Good morning, good morning from Brazil. Guten Morgen, guten Morgen aus Brasilien. We have learned that we are wrapped into Christ. Wir haben gelernt, dass wir in Christus eingewickelt sind. And this is the only way that God will see us. Das ist die einzige Art und Weise, wie Gott uns sieht. And it's also the only way the devil sees you. Und nur so sieht uns auch der Teufel. I think sometimes if we would know what the devil knows about us, we would act very differently. Manchmal denke ich, wenn wir wüssten, was der Teufel über uns weiß, würden wir uns ganz anders verhalten. The devil knows you are the son of God who can walk in authority, but many times that's not what we believe. Der Teufel weiß, dass du der Sohn Gottes bist, der in Autorität wandeln kann, aber oft ist es nicht das, was wir glauben. The devil knows that all of God's favor belongs to us. Der Teufel weiß, dass Gottes ganze Gunst uns gehört. The devil knows that Christ in us is more powerful than any force in this world. Der Teufel weiß, dass Christus in uns mächtiger ist als jede andere Kraft auf dieser Welt. It's very important that we really see ourselves exactly how God sees us. Es ist sehr wichtig, dass wir uns wirklich genauso sehen, wie Gott uns sieht. Wrapped into Christ Jesus. In Christus Jesus eingehüllt. Then what Paul says really is nothing else but a natural consequence of what he said before. Paulus danach sagt, ist eigentlich nichts anderes als eine natürliche Konsequenz dessen, was er vorher gesagt hat. This is why we celebrate him. Deshalb feiern wir ihn. With all of our hearts. Von ganzem Herzen. Look. Schau. If you really in your heart choose to believe. Würdest du dich nur wirklich in deinem Herzen entscheiden, zu glauben, that there is not a single spiritual blessing left that God has withheld? Dass es keinen einzigen geistlichen Segen mehr gibt, den Gott zurückgehalten hat. God doesn't have emergency saving. Gott hat keine Notreserven. One day, when my child is in real big trouble, I'll keep a little blessing besides for him. So wie für den Tag, an dem mein Kind in großen Schwierigkeiten steckt, lege ich einen kleinen Segen beiseite. I have this emergency blessing for my children when they are in difficult times. Ich habe diesen Notfallsegen für meine Kinder, wenn sie in schwierigen Zeiten sind. No. Nein. God did not keep a single blessing back. It's all yours. Gott hat nicht einen einzigen Segen zurückbehalten. Es gehört alles dir. If you really grasp this in your heart, what's left but to celebrate him with all of your heart? Wenn du das wirklich in deinem Herzen begreifst, bleibt dir nichts anderes übrig, als ihn von ganzem Herzen zu feiern. I'm going to tell you very quickly. Ich erzähle dir ganz schnell, how this becomes your experience, that it is practice and your daily life. Wie das zu deiner Erfahrung wird, dass es zur Praxis in deinem täglichen Leben wird. And this is not theory. Das ist keine Theorie. This is how I live, and this is how this actually began to manifest in my daily life. Das ist die Art und Weise, wie ich lebe und wie sich das in meinem täglichen Leben manifestiert hat. And it is called living by appropriating faith. Man nennt es Leben durch nehmenden Glauben. Which is actually quite simple. Was eigentlich ganz einfach ist. The first rule of appropriating faith. Die erste Regel beim nehmenden Glauben ist. Is you stop asking for what the Bible clearly says has already been given to you. Du hörst auf, um etwas zu bitten, von dem die Bibel ganz klar sagt, dass es dir bereits gegeben worden ist. Here it clearly says has been lavished upon us. That's a very clear statement. Hier heißt es ganz klar, ist über uns ausgeschüttet worden. Das ist eine sehr klare Aussage. So you have to resist the temptation. Du musst also der Versuchung widerstehen. And you have to establish a new habit. Und es dir zur neuen Gewohnheit machen. Not to ask anymore for any blessings whatsoever. Nicht mehr um irgendeinen Segen zu bitten. That's the first thing you have to establish as a habit. Diese Gewohnheit musst du dir als erstes etablieren. The second thing you have to establish, a life of thanksgiving. Das zweite, das du etablieren musst, ist ein Leben der Danksagung. So all day long you begin to say, thank you Jesus, that through you I already have every blessing that I need. Du fängst an, den ganzen Tag lang zu sagen, danke Jesus, dass ich durch dich bereits jeden Segen habe, den ich brauche. And just keep saying it, even though you feel like a hypocrite. Sag es einfach immer wieder, auch wenn du dich wie ein Heuchler fühlst. Why will you feel like a hypocrite? Warum fühlst du dich wie ein Heuchler? Because it's not yet a manifested reality in your life, because you haven't yet grabbed it. Weil dies noch nicht Realität in deinem Leben geworden ist, weil du es noch nicht ergriffen hast. But it doesn't change the truth. Das ändert aber nichts an der Wahrheit. So you say thank you because it's the biblical truth, not because you're yet experiencing it. Du sagst also danke, weil es die biblische Wahrheit ist, nicht weil du sie noch nicht erlebst. And then you bring your heart to truly believing it. Dann bringst du dein Herz dazu, es wirklich zu glauben. I found out. Ich habe herausgefunden. It's hard for people to really believe who have not established a life of thanksgiving. Dass es Menschen, die keinen Lebensstil der Danksagung etabliert haben, schwer fällt, wirklich zu glauben. There are people who are trying to figure out how to really believe well, but they've never lived a life of true thanksgiving. Es gibt Menschen, die versuchen herauszufinden, wie sie wirklich richtig glauben können, aber sie haben noch nie ein Leben der echten Danksagung gelebt. And usually this doesn't work, you know why? Das funktioniert meistens nicht. Weißt du warum? Because we put our focus on the problem that we are trying to believe to be solved, instead of thanking God for the solution. Weil wir uns auf das Problem konzentrieren, von dem wir glauben, dass es gelöst wird, anstatt Gott für die Lösung zu danken. In my opinion, it doesn't make a sense to not establish a radical habit of thanksgiving. Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, nicht eine radikale Gewohnheit des Dankens zu entwickeln. It really has been given to you, so just make a habit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for every blessing that is mine. Es ist dir wirklich geschenkt geworden, also mach es dir einfach zur Gewohnheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für jeden Segen, der mir gehört. Once you do that, you will be surprised how quickly the blessings will manifest. Wenn du das tust, wirst du überrascht sein, wie schnell sich der Segen zeigt. So go ahead. Also. And make this choice to say thank you and then continue to bring your heart to believe this truth. Entscheide dich dafür, Danke zu sagen und bringe dein Herz dazu, diese Wahrheit zu glauben. Remember. Denke daran. Believing has to do with the heart. It's not a rational thing. Glauben hat etwas mit dem Herzen zu tun. Es ist nichts Rationales. So if you really, really want to come to the place where you actually believe this. Wenn du also wirklich an den Punkt gelangen willst, an dem du es wirklich glaubst. The first thing you need to do is to make a choice to believe it. Musst du als erstes die Entscheidung treffen, es zu glauben. You choose that this is the truth and your experience is not the truth. Du entscheidest dich dafür, dass dies die Wahrheit ist und deine Erfahrung nicht die Wahrheit ist. You choose that what God says is the truth and everything that contradicts is a lie. Du entscheidest dich dafür, dass das, was Gott sagt, die Wahrheit ist und alles, was dem widerspricht, eine Lüge ist. Look how important this is. Das ist so wichtig. So many Christians don't understand the simple rule of faith. So viele Christen verstehen die einfache Regel des Glaubens nicht. What God says is the truth, and therefore anything that contradicts is a lie. Was Gott sagt, ist die Wahrheit, und deshalb ist alles, was dem widerspricht, eine Lüge. A lot of people said to me, Reinhard, I believed with all of my heart for healing, but I'm still sick. Viele Menschen sagen zu mir, Reinhard, ich glaube von ganzem Herzen an die Heilung, aber ich bin immer noch krank. Therefore, maybe God does not want everybody to be healed. Vielleicht will Gott ja nicht, dass alle Menschen geheilt werden. A statement like this shows that we do not believe. Eine Aussage wie diese zeigt, dass wir nicht glauben. It's a very clear evidence. Das ist ein sehr deutlicher Beweis. So your circumstances are not the truth if the Bible says something different. Deine Umstände sind nicht die Wahrheit, wenn die Bibel etwas anderes sagt. If the Bible says you have been blessed with every blessing, either that's the only truth or the Bible is lying. Wenn die Bibel sagt, dass du mit jedem Segen gesegnet wurdest, ist entweder das die einzige Wahrheit oder die Bibel lügt. You have to make this decision. Du musst diese Entscheidung treffen. Tomorrow I will teach you more. Morgen lehre ich mehr darüber.